Heute hat ein altes Männchen ein Paket auf dem Fußabstreifer hinterlegt. Aus dem Augenwinkel habe ich den Gnom noch um die Ecke huschen sehen. Darin endlich die Vorlesemaschine. Sie war bezahlt, möglicherweise von Overbeck. Muss ihm nachher gleich schreiben. Na, dann soll sie doch gleich mal was vorlesen. Was kann sie denn? So. Das geht aber schwer. Ja, ja, da kommt was. Moment. Nicht dich. Was ist das denn? Der Gose Schleppfuß in eine Schlupfbude geführt. Einen Freund, geh über den Teppich. Was ist das denn? Was soll das denn? Das kann doch nicht sein. Das Klangphänomen im Sinne lag. Modulation von H. Modulation? Können die auch was anderes? Vielleicht Goethe oder Schiller, Klopstock, Schopenhauer oder Mozart. Begleitet von Pauke, Trompeten und Oboen. Ach, das ist doch keine Vorlesemaschine. Da ist ja blindes Lesen noch besser. Und die Schreibmaschine ist auch schon wieder kaputt. Ach. Engelchen, so nennt man mich. Jetzt ein Schiff, geist ein Mädchen, auch noch immer sehr ein Mädchen. Denn es dreht um Liebe sich stets mein feines Steuerrädchen. So fern vom Leben von Ulrich Bassange. Engelchen, so nennt man mich, bin geschmückt mit 100 Fähnchen und das schönste Kapitänchen lädt an meinem Steuersee als das 101. Fähnchen. Man schrieb, dass wir uns 60er Jahre, als unser Fritz Franconi war, im Bonner Sportstudentenchor kommt er sich fehl am Platze vor. Herum, wir grönt den vollen Witz, unterm blöden Hut ist nix. Nix! Man singt ihn dort zu manchem Schluck und tauft ihn auf den Namen Gluck! Tja, Gluck! Ach, wie dekadent ist das denn? Warum nicht gleich Mozart? Und mit Heirassassar, die Frankonen sind da, die Frankonen sind lustig, sie rufen Hurra! Wo ich bin, muss ich spielen, es wird Bravo gerufen. Es ist lächerlich. Spiel doch noch eins, Gluck, alter Pole. Keine Widerrede, ans Piano Forte, Gluck. Wir reiben auch einen Salamander auf dich. Sauft alle miteinander. Zu hören zum Großkünstler Gluck, reiben wir einen zum Himmel brausenden Salamander. Ad exercitium Salamandi. Auf eins, zwei, drei. Salamander. Ex. Abend sehr nach Hause, küsst lieb ein roter Mund. Vor lauter Tee und Zuckerwerk vom Glück noch auf den Hund. Was die stets verliebten Kommilitonen dir da andichten, ist doch der blanke Hohn. Ja, weißt doch, also, ich meine, man hatte ich doch nie, ich meine, guck mal, falls du bist doch, eigentlich bist du doch... Vom Weibe völlig unberührt, willst du sagen? Ja. Ja. Ja, genau. Ha. Was das just erwähnte Küssen des roten Mundes betrifft, so habe ich nie bemerkt, dass Nietzsche zu dergleichen neigte. Nicht ganz gern teile ich eine Geschichte mit, welche als ein Beitrag zu Nietzsches Denkweise es verdient, dem Dunkel der Vergangenheit entrissen zu werden. Nietzsche war eines Tages im Februar 1865 allein nach Köln gefahren. Dienstmann, Taxi. Hatte sich dort von einem Dienstmann zu den Sehenswürdigkeiten geleiten lassen und forderte diesen zuletzt auf, ihn in ein Restaurant zu führen. Der aber bringt ihn in ein übel berüchtigtes Haus. Was ist das? Ich sehe mich plötzlich umgeben von einem halben Dutzend Erscheinungen in Flitter und Gase, welche mich erwartungsvoll ansehen. Sprachlos stehe ich eine Weile. Mich sehen Sie an. Dann gehe ich instinktmäßig auf ein Klavier, was auf das einzige seelenhafte Wesen in der Gesellschaft los, und schlage einige Akkorde an. Sie lösen meine Erstarrung und ich gewinne das Liebe Mama und Lisbeth, die schöne Stolle ist leider schon aufgegessen. Ich erwarte sehnlichst den ersten Brief, mit dem, wie ich hoffe, zugleich das Geld für das nächste Quartal ankommt. Im 1868er Jahr, als Fritz Student in Leipzig war, begeistert ihn der Pickelhut. Freiwillig wurde er Rekrut und ritt als Preußen Kürassier auf Balduin, dem stolzen Tier. So, gib schön das Ohr, Herr Balduin. Bist du ein Pferd oder ein Esel? Mal messen. Ganz brav. Ist das nicht ein Pferdeohr? Nietzsche! Ja, das ist ein Pferdeohr. Nietzsche! Hören Sie mal auf mit Ihren Spinnenschen, Sie Esel! Ich bin der Anti-Esel par excellence und damit ein welthistorisches Untier. Nietzsche! Ich bin auf Griechisch und nicht nur auf Griechisch. Oh, Nietzsche! Sie nerven bitte! Der Antichrist! Ich schleife Sie, bis der Nabel glänzt! Der mittelgroße Mann in seiner überaus einfachen, aber auch überaus sorgfältigen Kleidung, mit den ruhigen Zügen und dem schlicht zurückgestrichenen braunen Haar, konnte leicht übersehen werden. Im Grunde ist es eine Unhöflichkeit, mit gezogenem Säbel vor seine Freunde zu treten und dazu mit einem so sauren, bitterbösen Gesicht. Es ist etwas Rohes um so einen Krieger. Aber warum ärgert uns der schlechte Fotograf? Warum ärgert uns der ganze Lebensplunder so, dass wir nicht aussehen wie frische, neu gewaschene Mädchen? Warum müssen wir immer mit dem Säbel bereitstehen? Und wenn wir nun energisch dem schlechten Fotografen zu Leibe wollen, was macht er? Er kriecht hinter seine Klappe und ruft: Jetzt! Knallt er auf den Sattelknauf, der Doktor schneidet ihn gleich auf. Friedrich sieht nur noch Sterne, Kriegsdienst rückt in weite Ferne. Aus der Brust fließt reichlich Eiter, aus der Tram von Preußen Reiter. Ich nehme alle Abende Morphium. Die feinen, höchst ausdrucksvollen Mundlinien durch einen vornüber gekämmten Schnurrbart fast völlig verdeckt. Ein leises Lachen und einen vorsichtigen, nachdenklichen Gang, ein wenig in den Schultern gebeugt. Schwer, sich diese Gestalt inmitten einer Menschenmenge vorzustellen. Sie trug das Gepräge des Abseitsstehens, des Alleinstehens. Als ich nach Hause komme, finde ich einen Zettel an mich adressiert mit der kurzen Notiz: Willst du Richard Wagner kennenlernen, so komme um 3:45 in das Café Theatre, Windisch. Diese Neuigkeit verwirrt mir etwas den Kopf, Verzeihung, sodass ich in einen ziemlichen Wirbel gerate. In der Meinung, dass eine große Gesellschaft geladen sei, beschließe ich, große Toilette zu machen und bin froh, dass gerade für den Sonntag mein Schneider mir einen fertigen Ballanzug versprochen hat. Ich suche den Schneider persönlich auf und finde seine Sklaven heftig mit meinem Anzuge beschäftigt. Man verspricht in 3/4 Stunden, ihn zu schicken. Ich gehe vergnügter Dinge weg, streife Kintschi, lese den Kladderadatsch und finde mit Behagen die Zeitungsnotiz, dass man in München ein schönes Haus für Wagner baue. Während ich weiß, dass ich ihn heute Abend sehen werde und dass gestern ein Brief vom bayerischen König an ihn angekommen ist, mit der Adresse an den großen deutschen Tondichter Richard Wagner. Ja. Mmh. Ich hab den Eindruck, ich kenne Sie schon seit einer Ewigkeit. Sie kennen mich, Richard Ninn? Friedrich Wilhelm. Fritz, überaus angenehm, Richard. Den genannten Eindruck habe ich im Übrigen ebenfalls. Hier, die mal wieder von Meisenburg. Die hat mir zugetragen, dass sie, du, meine oberen Auszüge auf dem Klavier vorträgst. Ich bringe es nicht übers Herz, mich dem Tannhäuser gegenüber kritisch kühl zu verhalten. Jede Faser, jeder Nerv zuckt an mir. Und ich habe lange nicht ein solches andauerndes Gefühl der Entrücktheit gehabt. Oh, das ist schön. Das ist so schön. Ja. Oh, ist das schön. Danke, Fritz, danke. Genau so geht's mir auch, wenn ich höre. Genau so. Aber die Worte gehen mir runter wie ein... Zu Hause finde ich keinen Schneider. Lese also in aller Gemächlichkeit noch die Dissertation meines Namensvetters Richard Nitzsche und werde nur von Zeit zu Zeit durch gellendes, aus der Ferne kommendes Läuten beunruhigt. Dann gerät das Haus in Aufregung. Endlich wird aufgeschlossen und ein altes Männchen mit einem Paket kommt zu mir. So, hier, die Rechnung, bitteschön. Verbindlichsten Dank, guter Mann. Ja? Jetzt und? Geld soll ich gleich mitnehmen. Hören Sie bitte, ich habe doch mit Ihnen gar nichts zu schaffen, sondern ausschließlich mit dem Schneider. Es ist mir wurscht, ich soll Geld mitnehmen, wenn Sie den Anzug haben. Ich verhandle nur mit dem Schneidermeister. Merken Sie sich das. Und jetzt geben Sie her. Gar nicht stricken Sie. Ich hab meinen Strickbefehl. Da her mit den Hosen. Ich hab's eilig. Nicht da. Keine Bieben, keine Hosen. Geben Sie doch her. Loslassen. Sie können dem Schneider ausrichten, dass ich ihn verwünsche. Und Sie verwünsche ich auch, Sie elender Flegel. Das sage ich Ihnen. Sie sind ganz gut mit uns. Sie sind es keinesfalls wert, dass man Ihnen in der Unterhose nachläuft. Ende des zweiten Aktes. Ich brüte im Hemde auf dem Sofa und betrachte einen schwarzen Rock, ob er für Richard gut genug sei. Draußen gießt der Regen. Es muss dir das Geld gestohlen werden, mein Fritz. Denn wo sollte es sonst hinkommen? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Also sei um Gottes Willen auf deiner Hut und logiere dich doch sonst lieber woanders ein. Lass mich doch ein Wort als deine Mutter reden, dass dieser Punkt nicht ein ewiger Zankapfel werde. Du bist ja sonst mein guter Sohn. Ich bitte nochmals zu überlegen, ob die in diesem Briefe gewählten Ausdrücke und Anschauungen die richtigen sind. F.N. Im Frühjahr 1869 hätte ich beinahe meinen Freund für immer verloren. Ich wurde durch einen Brief Nietzsches überrascht, in dem er mitteilte, dass er, ohne erst sein Doktorexamen gemacht zu haben, zum Professor der Universität Basel ernannt worden sei. Mein Titel wird zunächst der eines Professor Extraordinarius der Philologie sein. Mein Gehalt 3000 Franken betragen und meine Stellung es mit sich bringen, an der obersten Klasse des dortigen Pädagogiums wöchentlich 6 Stunden zu geben. Ich beglückwünschte ihn, konnte aber nicht umhin, meine bescheidenen Aussichten mit seinem glänzenden Erfolg in Parallele zu stellen, wobei wohl etwas wie Neid durchgeklungen haben mag. Wenn nicht etwa zufällige Störungen des Kopfes deinen letzten Brief verschuldet haben, so muss ich bitten, hiermit unsere Beziehungen als abgeschlossen zu betrachten. F.N. 18. April 1869. Sonntag hatte ich vor, nach Basel direkt zu fahren. Als ich aber eine Viertelstunde vor Karlsruhe bin, werde ich umgestimmt. Es steigen nämlich in mein Coupé einige junge Leute, die Meistersinger in Karlsruhe hören wollen. Dieser Lockung kann ich nicht widerstehen. Ich steige aus, lasse mein Billett auch für den nächsten Tag als gültig erklären und erquicke mich abends an einer vortrefflichen Aufführung dieser meiner Lieblingsoper. Dies war mein Abschied vom deutschen Boden. Engelchen, so nennt man mich. Überall hin, wo Flämmchen, für mich glüht, lauf ich ein Lämmchen. Meinen Weg sehnsüchtiglich, immer war ich solch ein Lämmchen. Setzen Sie sich zu uns. Ein Bier für den Herrn. Ja. Und für mich auch nur eins. Friedrich Nietzsche. Oh Buchget. Mit CK und DT, richtig? Yeah. Angenehm. Nähere Beziehungen habe ich von vornherein zu dem geistvollen Sonderling Jakob Burckhardt bekommen. Man hört, Sie haben in Bonn studiert. Da haben Sie also noch Kinkels Sohn gekannt. Durchaus, durchaus. Ein kleines, schwächliches Männchen mit altem, bartlosem Gesicht. Ich habe anno 1841 ein Semester in Bonn zugebracht und war mit dem alten Kinkel in einer, ja, Clique. Ach, in der Tat vor meiner Zeit. Aber das sind schöne Zeiten gewesen. Genau, besehen war ich da noch nicht geboren. Aha. Ja, das kann man so sagen. Aber in Bonn ist es doch sehr schön, oder? Ja. Ja, der Maikäferbund, richtig? Präzis. Ja. Ja, aber auch Basel ist doch eine interessante Stadt. Ja, ja. Ja, was soll ich sagen? Wann können wir jetzt mal eins stellen? Jo, jo, ich habe noch andere Gäste. Ja, ja. Ja, das Wetter wird auch immer schlechter. Über die Basler und ihr aristokratisches Pfahlbürgertum ließe sich viel schreiben. Vom Republikanismus kann einer hier geheilt werden. Selbst der mir näherstehende Jakob Burckhardt lebt als vermögender Mann in der geschmacklosesten Dürftigkeit und geht Abend für Abend zu den Basler Philistern in die Bierstube. Die alte Feldlinhallen in Runterer Gerbergasse. Da gibt's die beste Reste. Rechne nun dazu den absurden Schweizer Patriotismus, die Miene der Überlegenheit, mit der sie auf deutsche Verhältnisse hinsehen. Es kommt zu viel zusammen, um nicht zu einem fast einsiedlerischen Leben bestimmt zu werden. Doch die Zeit ist da, den Brief zu schließen, Molke zu trinken und schlechte Musik zu hören. Lieber Deussen, neuerdings beglückende Annäherung der wärmsten und gemütvollsten Art an Richard Wagner. Das will sagen, den größten Genius und größten Menschen dieser Zeit. Durchaus inkommensurabel. Treten Sie ein, lieber Herr Professor. Wie es hier duftet. Das fördert die Inspiration. Gebäck zum Portwein, Herr Professor? Was ein Weib. Nur keine Ungelegenheiten, bitte, Frau Wagner. Dann darf ich zu Tisch bitten. Nehmen Sie doch vom Geschnetzelten, Herr Professor. Danke vielmals. Ich habe dem Fleische entsagt. Ein Gelübde, das ich mir selbst auferlegt und zudem ein hartnäckiges Magenleiden zwingt mich dazu, nur Vegetabilien zu mir zu nehmen. Sie sind mir ein putziges Kerlchen. Mit Verlaub, das ist doch Quark. Wie wollen Sie geistig arbeiten ohne richtige Nahrung? Verehrter Meister, es ist von ethischer Wichtigkeit, keine Tiere zu essen. Ach, wie unser geschätzter Schopenhauer. Aber unsere ganze Existenz ist ein Kompromiss. Merken Sie sich das. Um überhaupt was Gutes zu tun in diesem Klima, bedürfen wir einer ausgewogenen Ernährung. Da haben Sie recht, lieber Meister. Sehen Sie. Trotzdem möchte ich lieber noch von den Beilagen... Ach, Sie sind doch ein riesengroßer Esel. Doch wären so kleine Ästhet. Von Milch trinken wird die Welt auch nicht besser. Ja. Sie sture, hochmütscher Mensch, Sie. Hast du das gehört, Cosi? Ja. Der frisst kein Fleisch. Wären Sie doch eine Ziege oder ein Schaf? Mäh, mäh. In Wagen herrscht eine so unbedingte Idealität. Eine solche tiefe und rührende Menschlichkeit. Ein solcher erhabener Lebensernst, dass ich mich in seiner Nähe, wie in der Nähe des Pappmenschen, göttlichen fühle. Oh. Gott, Nietzsche, wenn Sie den gekannt hätten. Er hat nie gelacht und war immer durch unseren Humor wie überrascht. Dazu Kurzsichtigkeit bis zur Augenblödigkeit. Armer Nachtvogel, der an allen Ecken und Enden anstieß. Den als Prediger des Lachens anzutreffen, berührt seltsam. Im Siebziger Ein- und Siebziger Krieg kämpft unser Fritz für Preußen Sieg. Leider nur als Krankenpfleger holt sich schrecklicher Erreger. Auf dem Schlachtfeld von Sedan steckt er sich mit den Schiss an. Oder ist es doch in Wörth, wo ein Schlachtenlärm sehr stört? Zur Roten Ruhr ist noch eine Rachendiphtheritis gekommen. Strenge Bettruhe, Zwieback und Beefsteak. Wahrhaft verräterisch sprachen auch die Augen. Halbblind besaßen sie dennoch nichts vom spähenden, blinzelnden, ungewollt zudringlichen vieler Kurzsichtigen. Vielmehr sahen sie aus wie Hüter und Bewahrer eigener Schätze. Stummer Geheimnisse, die kein unberufener Blick streifen sollte. Basel, Mai 1873. Patient leidet zum Semesterbeginn sehr an plötzlicher und schmerzhafter Augenschwäche. Atropinkur verordnet. 14 Tage Arbeitsbefreiung. Lieber Overbeck, nun müssen mir meine Freunde eine Vorlesemaschine erfinden. Sonst bleibe ich hinter mir selber zurück und kann mich nicht mehr genügend geistig ernähren. Modulation von Bald nach Erscheinen seiner Geburt der Tragödie hatte ein schon recht ältliches und halb wahnsinnig aussehendes Frauenzimmer aus Holstein, Frau Rosalie Nielsen, ihm mit einer Verfolgung zuzusetzen begonnen, die sich schon von vornherein unheimlich genug anließ. Du, sag mal, Overbeck, kannst du mir helfen? Das Gespenst will mich heimsuchen. Welches Gespenst? Na, das Spalentier. Ach, du meinst diese Frau Nielsen? Ich weiß nicht, wie mich dieser Person erwehren. Deine Anwesenheit bei ihrem nächsten Besuch wäre ein wahrer Freundesdienst. Fürchtest du Belästigung? In der Tat, Franz, in der Tat. Das muss sie sein. Das Spalentier. Hören Sie mich, Meister. Ich bin Ihre wahre Jüngerin. Nein. Nielsen, lassen Sie umgehen, Professor Nietzsches Füße los. Ja. Stehen Sie auf. Wenn du mich nicht erhörst, Dionys, werde ich mich hier und auf der Stelle entleiben. Ich bin deine zum Tode willige Bacchantin. Setzen Sie sich gefälligst hin und unterlassen Sie die Zudringlichkeit. Ich bin bereit, mich dir hinzugeben, ganz hinzugeben. Nimm mich. Nimm mich. Niemand. Nimm mich. Frau Nielsen, Ihre unziemlichen Anträge kränken und beleidigen den Professor. Ich stürze mich aus dem Fenster. Da werden Sie nicht viel ausrichten. Das hier ist der erste Stock. Nimm mich, Friedrich! Nein. Geliebter Dionysos! Mein ist nein! Frau Nielsen, das ist wirklich. Komm, Friedrich, nimm mal! Komm, bitte! Raus mit mir! Nein! Raus mit mir! Friedrich! Sie haben sich die Folgen Ihres Tuns selbst zuzuschreiben, Frau Nielsen! Oh mein Gott! Wenn dieses Frauenzimmer nur nicht so abstoßend wäre. Welch überschwängliche geschlechtliche Zuchtlosigkeit. Und doch wurzelt hier im Dionysischen, im Rasen der Menade, das Tragische. Da magst du recht haben. Wo gehen wir essen, Overbeck? Gehen wir in den Hirschen. Ach übrigens, Deussen war ein paar Tage hier. Ach. Er hat mich eigentlich bis zur Erschöpfung gequält. Ich bin ernsthaft besorgt um seinen Verstand. Ich denke, ein gänzlich unbefriedigter Ehrgeiz verzehrt ihn. Große Abmattung des Patienten, mühsames Gehen auf der Straße, starke Empfindlichkeit gegen Licht. 14 Tage Gabe von Hirnstein-Solutio, keine Wirkung. Zweimal täglich Chinin. Der Magen war gar nicht mehr zu bändigen. Auch bei der lächerlich strengsten Diät. Mehrtägige Kopfschmerzen der heftigsten Art. Stundenlanges Erbrechen, ohne etwas gegessen zu haben. Kurz, die Maschine schien in Stücke gehen zu wollen. Und ich will nicht leugnen, allgemein gewünscht zu haben, sie wäre es. Wenn er sich einmal gab, wie er war, im Bann eines ihn erregenden Gesprächs zu zweien, dann konnte in seine Augen ein ergreifendes Leuchten kommen und schwinden, Wenn er aber in finsterer Stimmung war, dann sprach die Einsamkeit düster, beinahe drohend aus ihnen, wie aus unheimlichen Tiefen. Bayreuth, 1. August 1876. Liebes Lana, es geht nicht mit mir, das sehe ich ein. Fortwährender Kopfschmerz und Mattigkeit. Gestern habe ich die Walküre nur in einem dunklen Raum mit anhören können. Alles sehen unmöglich. Ich sehne mich weg. Es ist zu unsinnig, wenn ich bleibe. Mir graut vor jedem dieser langen Kunstabende. Ich habe es ganz satt. Dein Fritz. Noch ein Glas vom guten Roten, Herr Doktor. Oh. König Ludwig hat uns gerade 20 Kisten schicken lassen. Was ein Weib. Gerne doch. Mein lieber Herr Doktor, wie geht's denn unserem Nietzsche? Ja. Ich musste dem Professor Ruhe verordnen, hochverehrter Meister, sowie strengste Enthaltung von Lesen und Schreiben. Wie lautet denn Ihre Diagnose? Der Hirnschmerz ist durch die pathologischen Vorgänge im Auge zu erklären. Ich habe Professor Nietzsche von der vollen Wahrheit in Kenntnis gesetzt und brauche wohl nicht die qualvolle Alternative zu schildern, welcher unser armer Freund durch diese Mitteilung gegenübersteht. Ich habe sehr ähnliche Beobachtungen bei anderen jungen Männern von großer Geistesbegabung gemacht. Diese sah ich an ähnlichen Symptomen zugrunde gehen und erfuhr nur allzu bestimmt. Das Folgen der Onanie-Vorlagen. Der Professor ein Onanist. Das ist eine interessante Sehweise, werter Meister. Seitdem ich den guten Nietzsche im Lichte dieser Überlegungen näher beobachte, ist in allen seinen Temperamentszügen und charakteristischen Gewohnheiten meine Befürchtung zu einer Überzeugung geworden. Hierzu passt, dass ein Arzt, den Nietzsche in Neapel konsultierte, ein Dr. Schrön, wenn ich mich recht entsinne, diesem vor allem zur Heirat geraten hat. Es gilt hier meines Erachtens, das Rückenmark zu stärken, und zwar energisch. Etwa mit einer hydropathischen Kur. Hydropathische Kur, ja, es ist eine ausgezeichnete Einlassung. Wissen Sie, guter Doktor, der befreundete Arzt hat hier gewiss eine Macht, welche dem arztenden Freunde nicht eingeräumt werden dürfte. Oh, das hast du schön gesagt, Richard. Wertes Fräulein Malwieder, meine sehr problematische Nachdenkerei und Schriftstellerei hat mich bis jetzt immer krank gemacht. Solange ich wirklich Gelehrte war, war ich auch gesund. Aber da kam die nervenzerrückende Musik und die metaphysische Philosophie des Teufels Uroma. Und die Sorge um tausend Dinge, die mich nichts angehen. Ach, na Fritz, altes Verhängnis. Wie geht's? Bis auf das Erbrechen gut, Overbeck. Ach. Bis auf den blöden Augenschirm, den ich ständig tragen muss. Oh. Und bis auf das Gefühl, dass die Denkmaschine zerspringt. Übrigens, ich bin jetzt in Frührente. Die Universität hat mich beurlaubt. Oh. Ich fahre über den Winter mit Freund Paul Reh zu mal wieder von Meisenburg nach Sorrent. Die Wärme sollte Besserung bringen. Neujahr an der Amalfiküste, Fritz. Und so schön wie ein Frühlingsmorgen. Hier ist alles blau, blau, blau. Warm, warm, warm. Von früh bis abends. 3 Tage Seefahrt und man ist unter dem Vesuv. Und das ganz ohne Seekrankheit, Paul. Kaum zu glauben. Werte mal wieder. Ich danke Ihnen von Herzen für die Einladung. Ich schließe mich an. Hier lässt sich's bestens philosophieren. Die Freude ist auf meiner Seite. Wir repräsentieren doch wirklich eine ideale Familie. 3 Menschen, die sich früher kaum gekannt, kein verwandtschaftliches Band haben, keine gemeinsamen Erinnerungen. Und nun in vollkommener Eintracht, in ungestörter persönlicher Freiheit, ein geistig und gemütlich befriedigtes Zusammenleben führen. Und diese Lust will Ewigkeit. Zumindest will sie eine Wiederholung. Dazu habe ich bereits eine Idee. Nämlich die, eine Art Missionshaus zu gründen, um erwachsene Menschen beiderlei Geschlechts zu einer freien Entwicklung edelsten Geisteslebens zu führen, Damit sie dann hinausgehen in die Welt, den Samen einer neuen, vergeistigten Kultur auszustreuen. Ein rechter Missionar wird nicht mehr aus mir. Meinem seligen Vater sei es geklagt. Oft frage ich mich, ob nicht das Unterrichten der schwerste Irrtum meines Lebens war, liebe Malvida. Täglich erhalte ich Briefe von Frauen und Mädchen, die freudig meinem Buch Memoiren einer Idealistin ihre Sympathie bekunden. Ihr sprecht vom Missionieren junger Damen? Da lasse ich mich doch gerne entflammen. Wir sollten dem Plan unsere besondere Sorge widmen. In den Grotten am Strand könnte man den Unterricht nach Art der Peripatetiker abhalten. Genau. Unterricht mehr nach griechischem als modernem Muster. Die Meeresuniversität von Sorrent. Übrigens, ich habe Spaghetti gekocht. Das riecht sehr gut an. Der erste Schritt zur Emanzipation. Leider scheiterte auch dieses hehre Unterfangen einer Schule der Emanzipation wieder, wie so vieles Ideale, an den Verhältnissen, die störend dazwischen traten. Besonders von Seiten der Herren. Doch hiervon ein andermal. Ich brauche einen jungen Menschen in meiner Nähe, der intelligent und unterrichtet genug ist, um mit mir arbeiten zu können, werte Freunde. Eigentlich brauche ich eine Vorlesemaschine. Selbst eine zweijährige Ehe würde ich zu diesem Zwecke eingehen. Was denken Sie, Paul? Da kennen wir doch jemand. Ach, Sie meinten das merkwürdige Mädchen? Die junge Russin? Lou von Salome, so heißt sie, kam zu mir nach Rom, von meinem Buche angelockt. Und sie scheint im philosophischen Denken zu denselben Resultaten wie Sie gelangt, Fritz. Auch ja? Sie lehnt die Metaphysik als Erklärungsmuster ab. Machen Sie mich mit dieser Russin bekannt, wenn es irgendeinen Sinn ergibt. Ich bin nach dieser Gattung von Seelenlüstern. Und das wird unser Paul gerne übernehmen. Ja. Er sieht sie bereits gelegentlich. Ach ja? Paul Ries scharf geschnittenes Profil, das grundgescheite Auge, war mir sofort durch seinen Ausdruck vertraut. Worin sich im selben Augenblick etwas humorvoll Zerknirschtes mit überlegen Gütigem mischte. Gern wäre er der Krankheit ledig, darum testet Fritz Venedig. Winters checkt er dann Turin, Sommers Meister Sengadin. In Genua ein Cappuccino, in Sils ein Pils, in Rom den Vino. Pizza in Nizza, mal wieder mit mal wieder. Kurz mal weg mit Overbeck. Sie sind sicher schon gespannt, wie es weitergeht. Nein. Oh! Umsonst, umsonst. Umsonst, umsonst. Umsonst, umsonst. Umsonst, umsonst. Warum? umsonst, umsonst. Umsonst, umsonst. Umsonst, umsonst. Umsonst, umsonst. Ich verachte das Leben. Entschuldigung. Ah, du, meine Sommerresidenz Sils Maria. Das Oberengadin ist meine Landschaft. So fern vom Leben, so metaphysisch. Heute bin ich mal wieder 8 Stunden durch das Fextal gehastet. Getreu meinem Motto, so wenig als möglich sitzen. Keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist. Und so weiter. Überwindung. Jawohl, Härte. Au, das zwickt schon wieder. Aus den Eingeweiden kommen alle Vorurteile. Zeit für mein Beefsteak. Dazu eine schöne Tasse dicken, entölten Kakaos. Auf in die Alpenrose. Lassen Sie uns bitte Brahms vergessen. Ja, diesen Puff-Pianisten. Brahms, diesen Namen möchte ich hier nicht noch einmal hören. Nein, ich auch nicht. Prost! Prost! Prost. Prost. Sehr zum Wohle. Herr Doktor, was hat sich denn in Sachen unseres guten Freundes Nietzsche getan? Bei der kürzlichen Erörterung seiner geschlechtlichen Zustände versicherte mir der Professor, dass er nie syphilitisch gewesen sei. Ach. Um eine Frage nach starker geschlechtlicher Erregung und etwaiger abnormer Befriedigung derselben hat er verneint. Noch ein Glas. Gerne. Was ein Wein. Welcher eingefleischte Onanist gäbe das zu? Da haben Sie auch wieder recht, verehrter Meister. Triftiger scheint mir allerdings als Gegengrund, dass der Kranke jüngst in Italien auf ärztliches Anraten mehrmals den Coitus ausgeübt haben will. Auch zum Heiraten zeigt er sich entschieden geneigt. Aber diese stete Pose der Einsamkeit spricht doch Bände. Was meinen Sie, Herr Doktor? Onanie, wenn dieselbe wirklich vorliegt, kann als Ursache der Augen- und Kopferkrankung nur im weitesten Sinne aufzufassen sein. Weil onanistisch Geschwächte weniger widerstandsfähig sind und somit Ermüdungs- und Reizzuständen leichter anheimfallen, stimmt's? Ebenso, ja. Bevor ich mich verabschiede, würde ich gerne Ihre gütige Entscheidung hören, ob ich dem Professor mitteilen darf, dass ich Ihnen über seine gesundheitlichen Zustände berichtet habe. Oder ob ihm nicht nur das Einzelne unserer Verhandlung, sondern auch diese selbst unbekannt bleiben soll. Guter Doktor, über unseren Freund kein Wort mehr. Ich weiß ihn durch Ihre Liebe in bester Obhut. Ach, Freund, mitunter läuft mir die Ahnung durch den Kopf, dass ich eigentlich ein höchst gefährliches Leben lebe, denn ich gehöre zu den Maschinen, welche zerspringen können. Die Anschaffung einer Schreibmaschine geht mir im Kopf herum. Ich bin in Verbindung mit ihrem Erfinder, einem Dänen aus Kopenhagen. Mal wieder hat sich ausgedacht, wie man dem Fritz ne Freude macht. Ein Fräulein soll als Flugbegleiter zur Seite stehen, dem Außenseiter. Doch leider wollte auch Paul Reh mehr von Fräulein Salome, welches zu bedenken gibt, dass es nur seine Freiheit liebt. Das Fräulein. Geliebte Lou, was ich für dich fühle, habe ich noch nie empfunden. Und das ist keine charmante Lüge. Du weißt, ich bin Pessimist. Aber dein Scharfsinn ist etwas, das ich nie mehr missen möchte. Paul, meine Freiheitsliebe ist grenzenlos. Und deswegen kann ich dich auch nicht heiraten, nur weil man das so tut. Denn ich kann keinen Vorbildern nachleben, noch werde ich jemals ein Vorbild darstellen können. Für wen auch immer. Und jetzt soll ich mich platonisch entwöhnen? Ja, das sollst du. Ich hatte einen Traum. Ich erblickte eine angenehme Arbeitsstube voller Bücher und Blumen, flankiert von zwei Schlafstuben und, bei uns hin und her gehend, Arbeitskameraden, zu heiterem und ernstem Kreis geschlossen. Und wie wär's mit einem Dritten? So könntest du die lästige Nähe vermeiden und hättest immer jemand zum Ausweichen. Einen Dritten? Ja. Zum Beispiel wen denn? Zum Beispiel, wen du willst. Aber Paul, ich meinte doch eher so das Grundsätzliche. Ich meine, ein inneres Bild. Ich meine, wie man leben soll. Ja. Und lieben. Ja, ja. Weißt du, den Menschen als Menschen und nicht jemand Bestimmtes. Ja, und was nützt die Liebe in Gedanken, Lou? Na, sehr viel. Ist das nicht erhebend? Ich dachte an Fritz. Mal wieder pflegt sich so auszudrücken. Dieses oder jenes dürfen wir nicht tun oder müssen wir leisten. Und dabei habe ich doch keine Ahnung, wer dies Wir eigentlich wohl ist. Irgendeine ideale oder philosophische Partei wahrscheinlich. Aber ich selber weiß doch nur was von ich. Denn ich habe ja kein Prinzip zu vertreten, sondern etwas viel Wundervolleres. Etwas, das in einem selber steckt und ganz heiß von lauter Leben ist und jauchzt und heraus will. Mal wieder ordert Fritz nach Rom und schickt ihn in den Petersdom. Er hat das Fräulein kaum gesehen, da ist es auch um ihn geschehen. Engelchen, so nennt man mich. Meine Seele wie ein Kätzchen tat 1, 2, 3, 4, 5 Sätzchen, schwang dann in dies Schiffchen sich. Ja, sie hat geschwinde Tätzchen. Zeig mir deinen schönen Geist, der sich stets selbst die Richtung weist. Engelchen. Engelchen. Lou ist die Tochter eines russischen Generals und 20 Jahre alt. Sie ist scharfsinnig wie ein Adler und mutig wie ein Löwe und zuletzt doch ein sehr mädchenhaftes Kind. Ich verdanke sie Fräulein von Meisenburg und Paul Reh. Paul, würdest du für mich um ihre Hand anhalten? Ja, und das sollte ich dich von ihm fragen. Nein! Darum geht es doch gar nicht. Ich will eine geistige Dreieinigkeit. Nietzsche, du und ich. Das fände ich auch interessant. Der Ehewunsch ist abgeschmettert, eilends Mann in Urlaub brettert, Lou und Fritz zusammen fort, Paul verharrt an anderem Ort. Damit es mit dem Anstand klappt, hier ist das Lama mitgeschlappt und stört mit schriller Dissonanz des Geistes Seele Allianz. Stört. Ist's gestört? Mein Zimmer wird sogleich vom Geisterklopfen heimgesucht, wenn Sie hereintreten, Fritz. Ach, ein Poltergeist. Was für ein Spaß. Diese verwünschte Fähigkeit müssen wir gemeinsam haben. Was meinen Sie, Fritz? Sollen wir zur Veranstaltung der Leipziger Spiritisten gehen? Oh. Zwei Geister sollen erscheinen. Die russische Nonne und das Kind. Zwei Ärzte sind auch zugegen. Ach ja, warum eigentlich nicht? Will doch sehen, was an dem Mumpitz dran ist. Na dann los. Ja. Du lieber Paul, eure Verschiedenheit spricht sich sehr deutlich in kleinen Zügen aus. Etwa in euren Stilansichten. Dein Stil will den Kopf des Lesenden überzeugen und ist darum wissenschaftlich klar und streng, mit Vermeidung aller Empfindung. Nietzsche will den ganzen Menschen überzeugen. Er will mit seinem Wort einen Griff in das Gemüt tun und das Innerste umwenden. Er will nicht belehren, sondern bekehren. Eine deplorable Veranstaltung war das. Der Spiritismus ist eine erbärmliche Betrügerei, welche nach der ersten halben Stunde langweilt. Und dieser Leipziger Professor hat sich von diesem Medium täuschen lassen. Ach, kein Wort mehr davon. Ich hatte etwas völlig anderes erwartet und mir im Voraus drei schöne physiologisch-psychologisch-moralische Theorien zurechtgelegt. Ich ahne schon. Die ewige Wiederkehr. Aber ich brauchte meine Theorien gar nicht. Unser eigenes Geisterklopfen ist doch viel besser. Ja. Kommt ihr da mal wieder raus? Das ist unschicklich. Ihre Schwester ist der Rumpelgeist. Eine weitere transzendentale Enttäuschung. Einfach ignorieren, das Lama. Im Übrigen ist die Philosophie ein ebenso ungeheurer Irrtum wie die Religion. Beide halten... die Menschen ab von ihrem Gang zur Wahrheit. Ja. Sie drücken nur die Tendenz des menschlichen Geistes aus, ein für allemal die Lösung des Lebensrätsels finden zu wollen. Genau. Ja? Ja. Rauskommen, aufsperren. Sie sagen es, begabteste meiner Schülerinnen, das allein Wertvolle und Gültige ist die Wissenschaft, die allmählich Stein an Stein fügt, um ein sicheres Gebäude aufzustellen. Liebster Paul, Nietzsche und ich, glauben Sie, dass andere Leute das sind wir uns ganz nah? Nein, ich weiß, bei alledem nicht. Ich glaube, es ist wie ein Schatten jener Vorstellungen über mein Empfinden, welche Nietzsche noch vor wenigen Wochen beseligten, der sich zwischen uns schiebt. Ein unsichtbares Band ist zwischen uns. Und in irgendeiner verborgenen Tiefe unseres Wesens sind wir Welten fern voneinander. Schreibkugel ist ein Ding gleich mir von Eisen und doch leicht zu verdrehen, zumal auf Reisen, delikat wie ein junger Hund. Fingerchen uns zu benutzen. Delikat wie ein junger Hund. Delikat wie ein junger Hund. Diese Maschine macht viel Not und einige Unterhaltung. Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Das schreibt und schreibt sein unausstehlich weißes Larifari. Diese Maschine verrichtet ihre Notdurft. Diese Maschine war wieder einmal in Reparatur. Tour, Tour, Tour. Der Farbschreib feucht und klebrig. So dass jeder Buchstabe hängen bleibt. Diese Maschine will nicht mehr. Es ist gerade die Stelle des geflickten Bandes. Diese Maschine. Diese Maschine. Diese Ma. Diese. Diese. Diese. Diese. Die. Die. Die. Ab und ob ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab Wenn das Mädchen so etwas Außerordentliches ist, warum bringt sie allein nichts fertig und ihr Haupttalent soll ja darin bestehen, andere Personengeist für sich auszuquetschen und es dann als eigene Münze auszugeben. Deshalb geht sie auch aus einem Verhältnis mit Männern in das andere über. Ich mag meine Mutter nicht. Und die Stimme meiner Schwester zu hören, macht mir Missvergnügen. Ich bin immer krank gewesen, wenn ich mit ihnen zusammen war. Warum läuft mein Sohn so würdelos den Mädchen nach, was ihn so geringschätzig behandelt wie noch kein Mensch auf der Welt? Die Behandlung, die ich von Seiten meiner Mutter und Schwester erfahre, bis auf diesen Augenblick, flößt mir ein unsägliches Grauen ein. Hier arbeitet eine vollkommene Höllenmaschine. Ich bekenne, dass der tiefste Einwand gegen die ewige Wiederkunft mein eigentlich abgründlicher Gedanke immer Mutter und Schwester sind. 1882, es ist Herbst, Luise macht sich fort mit Paul und ist bereit zu weiterer Dreieinigkeit. Paul wird es irgendwann zu fad, Fritz bleibt allein und dreht am Rad. Lieber Overbeck, heute unterwegs fiel mir etwas ein, das mich sehr lachen machte. Sie hat mich nämlich behandelt wie einen Studenten von 20 Jahren. Einen Studenten, der sich in sie verliebt hatte. Aber Weise wie ich lieben nur Gespenster. Und wehe, wenn ich einen Menschen liebte. Ich würde bald an dieser Liebe zugrunde gehen. Der Mensch ist eine zu unvollkommene Sache. Es grüßt dich von Herzen, der Einsiedler von Sils Maria. So fern vom Leben von Ulrich Bassange. Mit Santiago Ziesma als Friedrich Nietzsche, Mona Petri als Lou von Salome, Benedikt Greiner als Paul Reh, Doris Wolters als Malvida von Meisenbug, Dirk Glodde als Richard Wagner, Hauptmann und Bote, Annette Herbst als Cosima Wagner, Jodok Seidel als Doktor, Barbara Falter als Paul Deusen und Rosalie Nielsen, Vincent Leitersdorf als Franz Overbeck, Claude-Pierre Salmoni als Jakob Burkhardt sowie Elinor Landmann als Kellnerin. Gesang: Elis Lichtenstern. Schlagzeug, Perkussion und Beats: Basil Kneubühler. E-Gitarre und Omnichord: Johannes Meyer. Saiteninstrumente und Theremin: Ulrich Bassange. Sitar: Wolfram Höll. Komposition: Emil Tiger Band. Technik: Basil Kneubühler. Regieassistenz: Wolfram Höll. Dramaturgie und Regie: Johannes Meyer. Produktion: Schweizer Radio und Fernsehen 2014.